Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Hauptsache Bewegung, das scheint ja gerade das Motto zu sein. Egal ob Trump, Macron, Kurz oder Wagenknecht, alle beschwören die Kraft neuer Bewegungen. Warum es sich dabei aber um einen Etikettenschwindel handelt, das klären wir hier. Und wir fragen außerdem, wieso diese politischen Bewegungen bewusst nicht an historische Vorläufer anknüpfen. Und wir schauen auf die dunkle Seite von politischen Bewegungen, wenn man so will. Also solche, die gerade nicht emanzipatorisch und fortschrittlich sein wollten. Bewegungen machen Geschichte und halten Geschichte in Bewegung. Das gilt vor allem für Umbruchszeiten, in denen soziale und politische Gruppierungen den Verlauf der Geschichte langfristig verändern. So ist das heute, so war das aber auch beim Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Da war die Arbeiterbewegung die aufbegehrte, genauso wie die Frauenbewegung. Auch deshalb werden heute noch solche Bewegungen oft mit Emanzipation oder mit Fortschritt gleichgesetzt. Allerdings gab es immer schon auch politische Bewegungen, die alles andere waren als fortschrittlich oder emanzipatorisch. Stefanie Oswald berichtet über die dunklen Seiten von politischen Bewegungen und wie sie die deutsche Geschichte langfristig verändert haben. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Sieg! Sieg! September 1942 im Berliner Sportpalast. Eröffnung des 4. Kriegswinterhilfswerks. Begeistert jubeln die Massen ihrem Führer zu. Hitler steht zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht, an der Spitze der nationalsozialistischen Bewegung, die aus zahlreichen Teilbewegungen an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden ist. Eine Zeit, in der es gärt. Durch die Industrialisierung erodiert die traditionelle Standesordnung. Die Arbeiterklasse wächst, Menschen ziehen vom Land in die Städte und Frauen beginnen, sich zu emanzipieren. Viele soziale und politische Fragen müssen neu verhandelt werden. Uwe Puschner, Historiker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Protest spielt eine ganz zentrale Rolle gegen die bestehenden Zustände, sei es im Kaiserreich oder sei es in der Weimarer Republik. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu berücksichtigen, der Bewegungsbegriff ist etabliert. Seit den 1890er Jahren. Wir haben massenhaft Bewegungen im Deutschen Reich oder auch in der Habsburger Monarchie ganz unterschiedlicher Ausprägung. Die zionistische Bewegung, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung. Ja? Also dieses dynamische Element, auch dieses Protestieren gegen bestehende Zustände oder bestehende Phänomene. Stark werden in dieser Zeit aber auch Nationalismus und Antisemitismus. Kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert taucht erstmalig der Begriff der völkischen Bewegung auf, sagt Uwe Puschner. Seit mehr als 20 Jahren erforscht er ihre Charakteristika und ihren Einfluss auf den Nationalsozialismus. Die wollen eine Nation schaffen. Und da spielt eben die Kategorie Rasse als beschreibendes Kriterium von Volk eine ganz zentrale Rolle. Was dann zur Folge hat, und das ist auch sehr bedeutsam für dieses völkische Denken und diese völkischen Bewegung, sie definiert sich gegen das andere. Also sie sind in hohem Maße exkludierend, ausschließend. Ganz markant ist der Antisemitismus. Und hier werden eben auch Juden als Volk und das Volk wiederum als Rasse definiert. Und die sind fremd und die gehören nicht zur Volksgemeinschaft. Auch gegen slawische Völker richtet sich die Ausgrenzung, gegen Franzosen, Italiener und den Katholizismus. Dennoch dürfe man den Einfluss der völkischen Bewegung auf den Nationalsozialismus nicht überbewerten, sagt Gideon Botsch, Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam. Als Leiter der dortigen Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus hat er sich mit dem Aufkommen und der Ausbreitung völkischer Ideologie und ihrer Wechselwirkung mit dem Nationalsozialismus ausgiebig beschäftigt. Die völkische Bewegung selbst ist die Quelle und ein Kern des Nationalsozialismus, aber die völkischen Eigenbrötler, die vielen Spinner und Irren, die in dieser Bewegung sich tummeln, die hat Hitler immer abgelehnt. Ein Aspekt dabei ist, dass die völkische Bewegung noch im Kaiserreich zu teilweise antikonfessionell auftritt. und das Hitler relativ früh erkennt in dem konfessionell geteilten Deutschland, ist eine Festlegung auf eine der beiden Konfessionen nicht möglich, wenn ich Erfolg haben will. Erfolg hatten die Nationalsozialisten durch die Besetzung von Angstthemen. Das merken sie auch heute, dass die eigentlich die Themen, die gerade am besten ziehen, die Bewegung bestimmen. Ja? Und das sind immer Angstthemen. Schon lange, seit der Weimarer Zeit, der biologische Tod des Volks, der Volkstod und alle diese Prognosen über das Aussterben des deutschen Volkes, die finden sie durch die Geschichte durch, immer wieder. Und sie sagen eigentlich immer so, in 20 Jahren sind wir weg. Und das sagen sie aber seit 150 Jahren. Dabei spiele die Verwendung von Schlagwörtern und Parolen, die ressentimentgeladen sind, eine wichtige Rolle. Hier beispielhaft in den sogenannten Feuersprüchen der Studenten bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Gegen Klassenkampf und Materialismus! Für Volksgemeinschaft! Und idealistische Lebensauffassung gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Botsch benutzt den Terminus Containerbegriffe für die Kampfparolen der völkischen Bewegung. Leere Begriffe, auf die ich was projizieren kann, die ich auch nicht füllen muss. Deutschtum, Ehre, Treue, Volkstum, Blut, Boden, alles Begriffe, über die ich dann im Detail sehr lange streiten kann, was ja viele völkische Spinner auch lange tun, die aber einfach vor allem die Funktion haben, etwas zum Klingen zu bringen. Wirkliche Schlagkraft, so Botsch, entwickelten völkische Ideologien erst, als sie eben nicht mehr eine in viele Teilsegmente zersplitterte Bewegung darstellten, sondern im Nationalsozialismus und damit in einer Massenpartei aufgingen, streng zentralistisch und hierarchisch organisiert. Propagandistisch aber hielt Hitler am Bewegungsbegriff fest. München galt als Hauptstadt der Bewegung. Der Bewegungsbegriff für die NS-Bewegung, für den Nationalsozialismus, ist von enormer Bedeutung. Man will ja eigentlich keine Partei. Partei, Pars, Partes, der Teil. Wir verkörpern das ganze Volk in Bewegung. Das Volk in Bewegung ist zum Beispiel der Titel einer nationalsozialistischen Kampfzeitschrift. Wir drücken damit die Dynamik aus, die uns verbindet. Und wir drücken damit aus, dass wir eigentlich mehr sind als nur ein Splitter aus der großen Volksmasse. Wir verkörpern das Volk in seinem wahren Fühlen und Denken. Deswegen benutzt der Nationalsozialismus das Wortpaar Partei und Bewegung. Wir sind das Volk, skandieren die heutigen Anhänger aus dem rechtspopulistischen Milieu, das auch in viele Teilbewegungen zerfällt. Auch wenn vieles heute anders ist, es lohnt sich doch, Strukturen, Inhalte und Wirkweisen im Hinblick auf unsere Gegenwart zu analysieren. Historiker Uwe Puschner. Diese Opposition, diese Abwehrhaltung gegen Fremdes und gegen Fremde eignete den Völkischen auch. Wo mir auch Parallelen auffallen, wie in der Zeit um 1900. Wir sind waren in einer grundsätzlichen Umbruchszeit, die Ängste hervorgebracht hat, weil viele nicht wussten, wohin soll es gehen, wohin wird es gehen, wie wird unsere Zukunft aussehen. Und interessant ist eben, diese Völkischen versuchen eben eine Zukunft zu gestalten, Visionen für eine Zukunft zu nehmen, die diese Unsicherheiten überwindet. Und das können wir doch heute auch wieder feststellen, dass da Weltanschauungsapostel am Werk sind, die meinen, Entwicklungen aufhalten zu können, bremsen zu können, rückführen zu können in eine vermeintliche Sicherheit. So der Historiker Uwe Puschner über völkische Bewegungen damals und die Rechtspopulisten heute. Das war ein Bericht von Stefanie Oswald. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Bewegung und keiner geht hin, also physisch auf die Straße. Gemeinhin kennt man Bewegungen ja so, dass tausende Menschen auf die Straßen gehen mit Transparenten und mit Megafonen und dann für die eine oder gegen die andere Sache protestieren. Gegen ein Gesetz, gegen ein Atomkraftwerk, gegen den Bau eines Bahnhofs. Allerdings gibt es inzwischen Bewegungen, für die sich niemand auf die Straße bewegen muss. Es sind politische Bewegungen, am Bürotisch geplant und im Internet proklamiert. Fast jeden Monat ruft inzwischen eine Politikerin oder ein Politiker eine neue Bewegung aus. Woraus aber speisen sich diese Bewegungen und warum knüpfen sie bewusst nicht an historische Vorläufer an? Jens Rosbach mit einigen Antworten. Donald Trump kam, nach eigener Aussage, nicht über seine Republikanerpartei ins Weiße Haus, sondern über eine konservative Bewegung. Bei seiner Amtseinführung im vergangenen Jahr verkündete der US-Präsident: So it's a movement that began. Es ist eine Bewegung entstanden, man sagt, wie sie es noch nie auf der Welt gegeben hat. Etwas ganz, ganz Besonderes. Wir werden Amerika für das ganze Volk großartig machen, für alle. For all of our people. Ähnliches postuliert Emmanuel Macron. Um französischer Präsident zu werden, gründete er 2016 La République en Marche, die Republik in Bewegung, mit Ausrufezeichen. Ich habe mich entschieden, eine politische Bewegung zu gründen. Sie soll weder links noch rechts sein. Und Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, hatte sich im vergangenen Jahr von der österreichischen Volkspartei distanziert und vor der Nationalratswahl die Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei, ins Leben gerufen. Dass wir eine Bewegung starten, dass wir auf bewährte Kräfte aus der Volkspartei setzen, aber gleichzeitig neue Leute an Bord holen. Wer genauer hinschaut, merkt allerdings, ob in den USA, Frankreich, Österreich oder auch in Italien und Deutschland, oft handelt es sich um einen Etikettenschwindel. Die meisten sind eigentlich keine echten Bewegungen, sondern bei den meisten kann man sagen, dass sie einen parteienähnlichen Charakter haben oder sogar Parteien sind. Uwe Jun, Parteienforscher an der Uni Trier, erklärt, eine Bewegung wachse eigentlich von unten. Davon könne etwa bei La République en Marche nicht die Rede sein. Das heißt, es gibt einen Vorsitzenden, es gibt Parteitage, die Programme verabschieden sollen, wo Entscheidungen getroffen werden unter starkem Einfluss von Macron. Man kann sogar sagen, dass hier von oben nach unten in seiner Bewegung, die jetzt Partei ist, agiert wird. Im vergangenen Herbst traten 100 Mitglieder aus Protest aus Macrons Bewegung aus, weil diese eine Herrschaft der Eliten durchgesetzt habe. Noch autoritärer gehe es bei der sogenannten Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zu, betont Politikprofessor Jun. Der Parteivorsitzende Beppe Grillo lässt es sogar nicht mal zu, dass andere Mitglieder gegenteilige Auffassungen vertreten. Wenn das der Fall ist, dann werden diese sogar zum Teil aus dieser Partei wieder ausgeschlossen. Und auch Beschlüsse der Parlamentsfraktionen, auch die werden vorher von Herrn Grillo kontrolliert und bedürfen der Zustimmung des Parteivorsitzenden Beppe Grillo. Ich muss der politische Chef einer Bewegung sein, doch meine Rolle besteht darin, ein Garant zu sein. Ich muss eine Garantie dafür sein, dass kontrolliert wird, wer dazugehört. Räumt Grillo unumwunden ein. Das ist der einzige Weg, sonst hätten wir Anarchie. Jeder würde machen, was er will. Simon Theune untersucht an der TU Berlin soziale Bewegungen. Der Soziologe unterstreicht, dass sich bei einer echten Basisbewegung die Akteure weitgehend gleichberechtigt vernetzen. Bei einer Pseudobewegung stehe hingegen oft eine charismatische Führungsperson an der Spitze, die sich medial perfekt inszeniert. So wie Donald Trump, der einst Fernsehshows moderierte. In der Trump-Kampagne ist er bekannt, dass er bei der Vorstellung seiner Kandidatur Leute engagiert hat, die ihm zujubeln sollten. Also man kennt ja die Bilder, wie er die Rolltreppe runtergefahren kommt und dann ans Rednerpult tritt. Und da war ein großer Teil des Publikums einfach gekaufte Leute, Schauspieler. Aber die Tatsache, dass man viele Menschen versammelt, die einem zujubeln, hat noch nichts mit einer Bewegung zu tun. Und ein Politiker euch als Pack bezeichnen, dann jagt diese Volksverräter nach Afrika. Merkel muss weg, Merkel muss weg, Merkel muss weg, Afrika. Auch in Deutschland treten politische Bewegungen auf den Plan, selbst im rechtsnationalen, fremdenfeindlichen Lager. Wissenschaftler Theune bezweifelt jedoch, dass zum Beispiel die identitäre Bewegung tatsächlich eine Bewegung darstellt. Hierbei handele es sich um eine kleine, professionelle Neonazi-Kadergruppe. Bei Pegida wiederum sei das anders. Diese Strömung sei durchaus von unten entstanden. Nach Ansicht des Forschers steht die Protestbewegung aber inzwischen der AfD-Partei so nahe, dass dies zum Pegida-Tod führen könnte. Die AfD hat ja selbst viele Proteste auch mitorganisiert und hat lange so getan, als hätte sie mit Pegida nichts zu tun, aber inhaltlich gab es da nie eine Trennungslinie zwischen den beiden. Es kann gut sein, dass viele Leute, die in dieser Welle jetzt auf die Straße gegangen sind, auch sagen, wir haben jetzt die AfD gewählt, die übernimmt ab jetzt und ich muss gar nicht mehr auf die Straße gehen. Aber auch im linken Lager gibt es Bewegung. So hat der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, eine neue Bewegung vorgeschlagen. Genauso wie Sarah Wagenknecht, die linken Fraktionschefin im Bundestag. Wagenknecht will eine linke Sammlungsbewegung, die auch SPD-Mitglieder erfasst. Simon Theune erkennt hier eine historische Parallele. Da ist die Unterstellung, wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie in der Weimarer Republik. Die rechten Kräfte gewinnen an Stärke und wenn wir uns als Linke nicht zusammenschließen, dann passieren Sachen, die wir nicht mehr einfangen können. Also dass die Demokratie demontiert wird. Die Experten wissen, auch wenn sich viele Initiativen an historischen Vorbildern orientieren, wie an der Arbeit der Bewegung des 19. Jahrhunderts oder der Friedens- und Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts, die meisten politischen Bewegungen, auch Pseudobewegungen, vermeiden ganz bewusst geschichtliche Bezüge. Politikprofessor Uwe Jun begründet dies mit dem Ziel einer jeden Bewegung, alte Strukturen zu zerschlagen und Neues zu schaffen. Was auch ihren Appeal, also ihre Anziehungskraft erklärt, dass sie nach vorne gerichtet sind, dass sie Veränderungen bewirken wollen. Das hat wenig Anziehungskraft, dann an etwas Vergangenes zu erinnern, was längst in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Politische Bewegungen, die hierarchisch organisiert sind, die keine Mitarbeit ihrer Aktivisten wünschen, Bewegungen, die eigentlich Parteien sind. Und doch haben sie Erfolg. Durchschaut der Wähler nicht den Etikettenschwindel? Ja, die meisten Leute haben ja gar kein Interesse, sich basisdemokratisch zu organisieren. Der Berliner Soziologe Simon Theune resümiert, ganz abgeklärt, sieht der Bürger sein politisches Anliegen vertreten, reicht ihm dies oft aus, egal welche Strukturen sich hinter einer Bewegung verbergen. Wenn man sich die große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ansieht, ist es wahrscheinlich so, dass für sie das tatsächlich mit der Stimmabgabe auch erledigt ist, ja. Jens Rosbach war das über politische Bewegungen heute.